Krieg und Frieden von Lew Tolstoi. Episode 25 mit Fred Düren als Andrei Bolkonski, Maximilian Larsen als General Kutusow, Hans-Peter Minetti als Pierre Besuchow, Klaus Manchen als Nikolai Rostow, Erik S. Klein als Wassili Denisow, Eugen Schaub als Jakob Alpatitsch, Fred Alexander als Napoleon, Ingeborg Metschinski als Erzählerin, Walter Niklaus als Erzähler, sowie Gerhard Lau, Johannes Knittel, Erhard Köster und vielen anderen. Regie Werner Gruno. Produktion Rundfunk der DDR 1967. Ein Hörspiel-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023.